Kundgabe 6128. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.12.1954. Evangelium verkünden denen, die geistig Trost brauchen, und den Seelen im Jenseits. Wo immer euch Menschen begegnen, die geistigen Trost brauchen, dort sollet ihr eures Amtes walten, ihnen mein Evangelium bringen, und sie werden es dankbar annehmen, so wie ihr es ihnen in Liebe darbietet. Wie aber wird es euch ersichtlich, dass sie geistigen Trost benötigen? Wenn ihr erkennet aus ihren Reden, dass sie verzweifelt sind, weil ihnen der Glaube fehlt, wenn sie erbittert oder verzagt die Frage stellen, warum das alles, wenn sie nicht um ihren Erdenlebenszweck wissen, wenn sie auch an der Welt keine Freude finden und unglückselig sind durch Schicksalsschläge aller Art, dann weiset sie liebevoll darauf hin, dass sie einen Vater im Himmel haben, dessen Liebe auch ihnen gilt und dem sie sich im Herzen zuwenden sollen, auf dass sie Frieden finden und Hilfe in ihrer Not. Machet sie nur bekannt mit dem Gott der Liebe. Denn das Bewusstsein, nicht allein und verlassen zu sein, wird sie trösten und sie auch dazu bewegen, sich dem, der sie liebt, anzuvertrauen. Und in ihrem Erdenleben kann eine Wendung eintreten. Der geistige Weg kann beschritten werden, der auch zum Ziel führt. Es muss den Menschen die Liebe gepredigt werden. Sie müssen wissen, dass sie geliebt werden von ihrem Schöpfer und Vater von Ewigkeit und dass sie gleicherweise lieben sollen alle von demselben Vater ausgegangenen Geschöpfe, ihre Brüder auf Erden. Und so ihr ihnen dieses Wissen vermittelt, dann verkündet ihr ihnen mein Evangelium, dann arbeitet ihr für mich und mein Reich, dann nehmet ihr euch derer an, die Hilfe brauchen in ihrer geistigen Not. Und ihr sollt euch bemühen, selbst ein Liebeleben zu führen, auf dass eure Worte lebendig sind, auf dass die Mitmenschen sich an euch ein Beispiel nehmen können. Keine Minute dürfet ihr vergessen, dass ihr doch meine Kinder seid, dass ihr aus der Liebe hervorgegangen seid und darum auch euer Wesen Liebe sein muss. Wollet ihr euch zu den meinen zählen? Wollet ihr rechte Vertreter meiner Liebelehre sein? Dann wird euch auch die geistige Not des Mitmenschen ersichtlich sein, und sie wird euch berühren und zur Hilfe veranlassen, und ihr werdet glücklich sein, ihm mein Wort bringen zu dürfen. Denn ich werde euch die Menschen zuführen, die des geistigen Trostes bedürfen, und ich werde euch segnen, so ihr willig seid, an diesen eure Missionsarbeit zu leisten. Und wenn es euch gelingt, nur eine Seele mir zuzuführen, so habt ihr schon eine gesegnete Arbeit für mich und mein Reich getan. Doch werdet nicht müde, seid eifrige Knechte in meinem Weinberg, denn die Menschen sind in großer Not. Sie brauchen viel Liebe und Zuspruch und eure Leitung, um zum Frieden zu kommen in und mit mir. Amen.